SRF 2 Kultur. Mit dem Hörspiel, das da heute heißt Der Carlsonsche Magnet von Lorenz Langenegger und Philipp Schaufelberger. Am Mikrofon begrüßt Sie die Anziehende, Annette Herbst. Schön, dass Sie mit dabei sind. Wo die Liebe hinfällt, da bleibt sie liegen. Oder Liebe ist blind. In wen man sich verliebt, das hat wohl kaum jemand in der Hand. Das muss auch Lea, eine junge Physikerin, erkennen. Was aber tun, wenn man sich nicht in ein menschliches Gegenüber, sondern in einen Gegenstand verliebt? Das gibt's. Objektophilie heißt das und bringt Menschen dazu, für ein Hochhaus sehnsüchtig zu schwärmen oder einem Notenpult Liebesbriefe zu schreiben. Und Lea hat sich in einen stockwerkgroßen Magneten verliebt. Das Thema der Objektliebe hat den Schweizer Autor Lorenz Langenegger fasziniert. Zusammen mit dem Jazzmusiker Philipp Schaufelberger hat er ein Hörspiel entwickelt, in dem die Obsession zu den unmöglichsten Dingen im Mittelpunkt steht. Eine kuriose Glasperlenspielerei ist das Hörspiel, das um vier von der Leidenschaft getriebene Personen kreist. Hier vermischen sich Wort und Musik, kreuzen sich logische Wissenschaft und unlogische Emotionalität. Hier wird aus aberwitzigem Hokuspokus und fundierter Physik ein neuer Kosmos geschaffen. Und dort, wo die Liebe herrscht, ist die nüchterne Vernunft natürlich außer Kraft gesetzt. Das hat auch Einfluss auf die ganze Geschichte. Suchen Sie also beim Hören nicht so sehr nach der kausalen Logik, sondern lassen Sie sich wie eine angeschlagene Saite in Schwingung versetzen vom Carlsonschen Magneten. Viel Vergnügen dabei. An, hartherziger Magnet. Doch ziehst du nicht Eisen, denn mein Herz ist echt wie Stahl. Lass ab, mich anzuziehen, so habe ich dir zu folgen keine Macht. Lock ich euch an und tue ich schön mit euch? Sag ich euch nicht die Wahrheit rundheraus, dass ich euch nimmer lieb und gleich, als ich es sehe. Wobei sehen, ich weiß nicht, ob das richtig ist. Ich weiß genau, was das ist. Gleich, als ich sehe, dass ich es nicht sehen kann. Dass ich blind bin auf diesem Fleck. Eine trübe Wolke hinter meiner Kommode. Und die Standuhr plötzlich viel zu langsam. Fast 100 Jahre pünktlich. Tag für Tag, Stunde für Stunde. Und zu halbem einen Schlag. Erst vor einem Monat in Revision und plötzlich um 12 erst 10, um 3 erst 12, um 7 noch nicht 3. Da weiß ich gleich, was das ist, als ich die Kommode von der Wand ziehe und diese Unschärfe ans Licht kommt. Wobei ans Licht, ich weiß nicht, ob das richtig ist, Herr Kommissar, ans Licht. Lieber Carlsson, erlaubst du mir die Anrede, Carlsson? Ich wüsste nicht, wie ich dich sonst nennen soll. 3 Jahre lang warst du Carlsson, 7. bis 9. Klasse. Erinnerst du dich an Gugu? Anders kennen wir uns nicht. Gugu und Carlsson. Wie lange ist das her? Fast 50 Jahre. Lächerlich, wirst du sagen. Was ist das schon, ein halbes Jahrhundert? In dieser Zeit macht das Licht einen Stolperer durchs Universum. Das habe ich von meinem Sohn, müssen Sie wissen, Herr Kommissar, das Wissen. Mein Sohn weiß viel, sehr viel, unendlich viel, habe ich einmal gesagt. Und er hat mich gleich zurechtgewiesen. Unendlich, Mutter! Das kannst du dir nicht vorstellen! Der rechnet nämlich 13,7 Milliarden Jahre zurück. Der will wissen, wie es damals aussah. Kurz nachdem alles anfing. Wobei aussehen, ich weiß nicht, ob das richtig ist. Ich brauche deine Hilfe, Carlson. Es tut mir leid. Ich glaube nicht, dass ich Ihnen helfen kann, Herr Kommissar. Beim besten Willen. Hast du einen Moment Zeit? Darf ich dir Valentin Graf Backfark vorstellen? Herr Kogutz ist mein Nachbar, ja. Aber was weiß ich, was wissen Sie über Ihre Nachbarn? Welche Musik er hört, das kann ich Ihnen sagen. Und wie oft er nachts aufsteht. Die Spülung rauscht durchs ganze Haus. Aber sonst? Ein unauffälliger Herr. Musiklehrer am städtischen Gymnasium. Backfark wurde 1507 in Siebenbürgen geboren. Ein Laufenvirtuose. Wenn du mich fragst, der größte aller Zeiten. 1576 in Padua an der Pest erlegen. Eine Schande. Eine Schande. Er übt nicht zu Hause. Das habe ich durchgesetzt. Nicht auszuhalten. Er übt in der Schule. So eine Ruhe ist ja leicht zu stören, Herr Kommissar. Leicht zerstört, aber nur mühsam wiederhergestellt. Die Ruhe. Ich spiele seine Kompositionen. Was heißt, ich spiele, Carlson? Ich mühe mich durch Backfarks Lautenbuch. Aber wie soll ich wissen, womit er sich für die Stelle als Lautenist am Hofe des Woiwoden Johann empfahl? Möchten Sie es sehen? Wobei sehen, ich weiß nicht, ob das richtig ist. Ein blinder Fleck, eine Unschärfe. So etwas haben Sie noch nicht. Das verspreche ich Ihnen, Herr Kommissar. Ich habe keine Ahnung, wie er gespielt hat. Valentin Graf Backfark. Historische Instrumente, ja. Historische Aufführungspraxis, schön und gut. Aber das sind alles nur Vermutungen, Annäherungen. Deshalb brauche ich dich, Carlson. Ist nicht da? Das tut mir leid, ich muss Backfark spielen hören. Über meine Nachbarn kann ich Ihnen nicht mehr sagen. Wenn mir jemand helfen kann, dann du. Carlson suchen Sie? Nie gehört. Ich bin verzweifelt. Carlson, sagen Sie? Du musst mir helfen. Der Vorgänger meines Sohnes am Institut? Das müssen Sie ihn selber fragen. Guten Tag. Mein Name ist Anton Mack. Ich bin Physiker am... Guten Tag, mein Name ist Lea Wolf. Ich bin Physikerin am Institut... Am Institut für elementare Teilchenphysik. Herr Anton Mack und ich, wir möchten Ihnen gerne unser Forschungsprojekt vorstellen. Frau Lea Wolf und ich arbeiten seit einem Jahr... Seit 3 Jahren beschäftige ich mich am... Seit einem halben Jahr forschen wir gemeinsam. Herr Anton Mack ist vor einem halben Jahr zu unserem Team gestoßen. Herr Anton Mack ist... Ich habe... Er ist... Die wissen doch, wer wir sind. Davon können wir nicht ausgehen. Wovon können wir ausgehen? Dass Sie uns zuhören. Gut. Ja. Seit einem halben Jahr beschäftigen wir uns am Elementaren Teilcheninstitut mit der Stringtheorie. Stellen Sie sich die Stringtheorie wie Musik vor. Früher haben wir uns Elektronen als Punktteilchen vorgestellt, was zur Folge hatte, dass die theoretische Physik für jedes subatomare Teilchen einen neuen Namen erfinden musste. In der Stringtheorie gehen wir davon aus, dass uns Elektronen nur als Punktteilchen erscheinen, weil wir zu wenig genau hinschauen. Hätten wir ein Mikroskop, mit dem wir in ein Elektron hineinschauen könnten, würden wir keinen Punkt sehen, sondern einen schwingenden String. Das versteht keiner. Das sind keine Laien. Doch. Wir müssen Ihnen erklären, worum es geht. Schon. Aber? Vor wenigen Jahren noch belächelt, beschäftigen sich heute die klügsten Köpfe mit der Stringtheorie. Weltweit werden Lehrstühle geschaffen. Mit dem Carlsonschen Magneten haben wir einen Standortvorteil. Frau Lea Wolf und Anton Mack sind überzeugt, das ist zu gestelzt. Das machen wir anders. Frau Lea Wolf? Nein, wir, nur wir. Wir sind überzeugt? Genau. Wir sind überzeugt, dass wir mit unserem Forschungsprojekt den Anschluss an die weltweite... Das ist zu wenig. Was ist zu wenig? Wir sind überzeugt, dass wir mit unserem Projekt in der weltweiten Forschung vorne mitspielen werden. Das ist übertrieben. Wir haben den Carlsonschen Magneten. Schon. Aber? Wir behaupten, dass die klügsten Köpfe sich damit beschäftigen. Und? Wir sind nur zu zweit. Mit dem Magneten sind wir drei. Reicht das? Mir schon. Und zum Schluss die Musikanalogie? Komm wieder hin. Ich leite über. Wie? Ich lass mir was einfallen. Jetzt. Stellen Sie sich ein String wie eine Saite vor. Je nachdem, wie er angeschlagen wird, verändert sich seine Frequenz und der schwingende String wird zu einem Quark oder einem Neutrino. Das Universum ist eine String-Symphonie. Sie sind Frau Wolf? Freut mich. Ganz meinerseits. Lea. Gerne. Anton, ich bin Ihr neuer Kollege. Dein. Richtig. Du bist mein neuer Kollege. Ich habe deine Arbeit gelesen. Sehr interessant. Theoretisch auf dem Papier. Der Dekan glaubt, dass wir gut zusammenpassen. Uns gut ergänzen. Er setzt große Hoffnungen in uns. Deine Theorie soll das Institut voranbringen. Du arbeitest mit... Mit ihm? Ihm? Dem Magneten? Seit einem Jahr regelmäßig. Und er? Er? Carlson. Dein Vorgänger, große Fußstapfen? Ich habe ihn nie kennengelernt. Leider. Lange haben wir gehofft, dass er zurückkommt. Ihr wisst, bis heute nicht? Vom Erdboden verschluckt. Beunruhigend. Der Magnet ist sein Vermächtnis. Wisst ihr denn, ob er... Davon müssen wir leider ausgehen. Das tut mir leid. Die Polizei ermittelt noch? Ein Kommissar hat sich in die Sache verbissen. An einem kalten Wintermorgen vor einem Jahr. Er kam nicht ins Labor. Oder er hat es nie verlassen, alles zurückgelassen. Seine Tasche, Straßenschuhe, Jacke, seine Schlüssel. Ohne Schlüssel kommt er nicht aus dem Labor. Aber hier war er nicht. Ein Rätsel. Kann es nicht sein, dass er das Labor mit jemand anderem? Ich bin als Letzte gegangen. Ich habe mich von ihm verabschiedet. Gute Nacht, Carlson. Bleib nicht zu lange. Morgen ist auch noch ein Tag. Ein Tag. Aber morgen war kein Tag mehr. In dieser Nacht hat er den Magneten zum ersten Mal rennen lassen. Den? Ja. Den Carlsonschen Magneten. Er ist bis heute der schönste und eleganteste Magnet. Er rennt wie kein Zweiter. Es gibt nichts Vergleichbares. Es gibt größere, ja, es gibt stärkere natürlich, aber keine erreicht nur annähernd die Vollkommenheit und Eleganz des Carlsonschen Magneten. Ich habe viel Gutes gehört. Zu Recht. Und von Carlson? Keine Spur. Bin ich. Was haben Sie denn gemacht? Guten Tag, Frau Mack. War der Kommissar auch bei Ihnen? Welcher Kommissar? Eben noch vor meiner Tür. Er wollte wissen, ob ich einen Carlson kenne. Ob Sie... Sie kennen ihn. Jetzt ist es schon mehr als ein Jahr. Ein Mensch kann doch nicht einfach... Wer ist Carlsson? Ich bin mit ihm zur Schule gegangen. Wir haben korrespondiert. Was hat er mit meinem Sohn zu tun? Kennen Sie Valentin Graf Backfark? Ich kenne keinen Grafen. Bald werde ich ihn spielen hören. Alle werden wir ihn spielen hören. Die Virtuosen längst vergangener Zeiten. Ist das nicht fantastisch? Hören Sie auf! Und was hat das mit Carlsson zu tun? Alles. Das ist sein Vermächtnis. Carlsson ist tot? Vom Erdboden verschluckt. Aber vorher hat er mir die Formel geschickt. Hier, lesen Sie. Gugu, mein Lieber, ich habe die Lösung. Der Magnetismus, wie so oft. Alles, was wir brauchen, ist eine Spule Kupferdraht, zwei gewöhnliche Kühlschrankmagnete, eine feine Membran aus Pergament, ein Sieb, na, vermutlich reicht ein handelsübliches Nudelsieb, einen gegengekoppelten Verstärker und einen Impulsgeber zur photoelektrischen Abtastung. Einen was? Wie ein Kochrezept hat mir Carlsson die Zutaten und Anleitungen aufgeschrieben, Schritt für Schritt. Aber versuchen Sie, ein Rezept zu befolgen, wenn Sie vom Kochen keine Ahnung haben. Erst musste ich mir die Grundlagen beibringen. Ich brauchte unzählige Fehlversuche, bis ich die ersten Töne aus dem Holz destillierte. Mit simplen Akkorden habe ich das Brett beschallt. Lindenholz, weich und dimensionsstabil. Schließlich ist es mir gelungen, die Schallwellen wieder aus dem Holz zu lösen und hörbar zu machen. Das Carlsson'sche Verfahren. Es wird den Magneten bei weitem überstrahlen. Wenn es uns mit dem Carlsson'schen Magneten gelingt, den charakteristischen Strahlenschauer eines winzigen schwarzen Lochs nachzuweisen und aufzuzeichnen, werden wir die physikalische Zunft davon überzeugen können, dass die String-Theorie im Einklang mit den experimentellen Daten steht. Lea? Ja? Darf ich dich was fragen? Wieso fragst du mich das? Darf ich? Kann ich es dir verbieten? Du kannst mir die Erlaubnis erteilen. Wenn du darauf bestehst. Ist das schon die Erlaubnis? Du erinnerst dich nicht. Ist das schon die Frage? Wir sind uns schon mal begegnet. Das klingt wie eine Drohung. Im Gegenteil. Ich habe es nicht vergessen. Was hast du nicht vergessen? Uns. Wie uns? Wie wir beisammen standen. Wir zwei? Wie jetzt? Im Labor. In weißen Kitteln. Du und ich? Ja. Der Carlsson'sche Magnet ist sehr empfindlich. Äußerlich mag er hart und unerschütterlich wirken, in seinem Inneren aber ist er hochkomplex. Du kennst sein Inneres? Sein Innerstes. Wir arbeiten seit einem Jahr zusammen. Niemand kennt ihn besser als ich. Carlsson ausgenommen. Die Stringtheorie sagt voraus, dass jedes subatomare Teilchen einen Zwilling hat, der andere. An ihren Namen konnte ich mich nicht erinnern. Die Symmetrie ist noch nie beobachtet. Aber was ist schon ein Name? Ein Mensch ist so viel mehr. Glieder, Rumpf und Kopf. Haare, Horn und Haut, Muskeln, Knochen, Sehnen, Knorpel, Fett und Blutzellen, Membrane, Ribosomen und Mitochondrien, Moleküle, Atome, Protonen, Neutronen, Elektronen, Strings. Einmal nur standen wir im Unterricht nebeneinander. Lea kam und ging. War es eine Woche, ein Monat oder zwei, die sie unsere Klasse besuchte? Zu kurz, um sie kennenzulernen. Zu flüchtig, um mir ihren Namen zu merken. 45 Minuten standen wir im Labor nebeneinander. Und wie die Neue eine Haarsträhne hinters Ohr strich und ihren Kittel zurechtzupfte, wusste ich, es gibt keine schönere Stringsonate. Müdigkeit, Haarausfall, Kopfschmerzen, Konzentrationsstörungen, Schwindel, Klasse wiederholen, half nicht. Schulwechsel, half nicht. Kuraufenthalt. Dann endlich die Diagnose. Akuter Eisenmangel. Eine Spritze, so einfach. Und danach täglich eine Kapsel, seit 20 Jahren. Vergesse ich das Eisen, bin ich müde. Gehen mir die Präparate aus, schwindelt mir. Die Ärzte sind ratlos. Sie warnen mich. Zu viel Eisen kann schwere Nebenwirkungen haben. Nicht bei mir. Du und ich. Ich kann nicht genug davon bekommen. Wie jetzt. Beisammen. Ihr Verkäufer hat mir eine gebrauchte Gitarre. Ich brauche ein ungespieltes Instrument. Das ist von großer Wichtigkeit. Ich brauche Holz, das unbeschallt ist. Kein Zupfen, kein Schrammen, kein Klopfen. Ihr Verkäufer hat mir versichert, dass diese Gitarre neu ist, dass noch keiner sie aus dem Samt des Koffers gehoben hat, dass sie direkt aus dem Werk... Gut, gut, gut, einverstanden, ich kann mich irren. Genau wie Sie. Wir sind Menschen, aber Holz irrt sich nicht. Ihr Angestellter hat mir eine gebrauchte Gitarre verkauft. Wenn ich es doch sage. Sie wagen es? Oh, das ist eine infame Lüge. Hören Sie selbst. Das ist Ihre Gitarre. Vor 3 Monaten. Und hier. Vor 1 Monat. Nichts dazugelernt. Was heißt selber üben? Das bin nicht ich. So weit kommt es noch. Wem haben Sie diese Gitarre vor mir verkauft? Hören Sie, es klingt wie ein Kind. Oder noch schlimmer, ein Jugendlicher. Hier, 2 Wochen später. Ihre Gitarre. Von einem jungen Menschen malträtiert. Und als er erkennt, dass er die Mädchen damit nicht beeindrucken kann, bringt er sie zurück. Der letzte Ton ist keine Woche alt. So, das war sie. Ihre angeblich neue Gitarre. Kennst du einen Carlson? Deshalb hast du mich angerufen? Nicht nur. Aber auch. Du kennst ihn? Nicht direkt. Das heißt? Er war mein Vorgänger am Institut. Ein Kommissar hat mich besucht. Was? Warum? Stell dir vor. Was wollte er? Von der Polizei persönlich. Hier bei dir? Ein Kommissar? Wegen Carlson. Was ist mit dir? Nichts. Ich sehe es dir doch an. Es ist nichts. Du bist aus dem Gleichgewicht. Was wollte der Kommissar? Er hat einen Brief mitgebracht. Von meinem Nachbarn oben. Der Musiklehrer? Oh gut. Was hast du ihm gesagt? Wem? Dem Kommissar. Er wollte wissen, ob ich Carlson kenne. Ob du Carlson kennst. Und? Er war dein Vorgänger am Institut. Und sonst? Nicht sonst. Was stand in diesem Brief? Und jenseits unserer Galaxie. War er bei dir? Wer? Galaxien. Der Kommissar. Nein. Der Andromeda-Nebel. Carlson ist verschwunden. Angeblich. Spurlos. Im Labor. Und die Whirlpool-Galaxie. Wie? Alles da. Tasche. Straßenschuhe, Jacke, Schlüssel. Meine Kollegin hat sich von ihm verabschiedet. Gute Nacht, Carlson. Bleib nicht zu lange. Morgen ist auch noch ein Tag. Danach verliert sie seine Spur. Wie vom Erdboden verschluckt. Labor, sagst du? In der Nacht, als er den Magneten zum ersten Mal rennen ließ. Seltsam. Ich bin Physiker. Trotzdem. Ich bin sicher, dass es für sein Verschwinden eine Erklärung gibt. Einen Hinterausgang? Der Magnet reicht vom dritten bis ins fünfte Untergeschoss. Einen Lüftungsschacht? Ein Wurmloch vielleicht. Wenn Carlson den Ereignishorizont eines rotierenden Kerrings durchquert hat, kann es sein, dass er über die Einstein-Rosen-Brücke in eine Welt gelangte, in der Radius und Masse negativ sind. Hast du den Kommissar darüber informiert? Über was? Über die Möglichkeit eines Wurmlochs. Wohin gehst du? Zurück ins Labor. Um diese Zeit? Ich habe meine Schlüssel vergessen. Im Labor? Wenn Sie hier nicht sind. Nein. Hier und im Labor. Woanders war ich nicht. Verschwunden? In meiner Mappe. Das kann nicht sein. Das sage ich mir auch. Früher oder später tauchen Sie auf. Im Labor. Und wenn nicht? Kann ich nicht nach Hause ohne Schlüssel. Sei vorsichtig. Warum sagst du das? Du bist mein Sohn. Schon immer. Und bist du auch immer vorsichtig? Mutter. Eine halbe Schachtel Eisentabletten. Eingenommen mit einem Liter Orangensaft. Zur besseren Aufnahme. Näher kann ich dir nicht kommen. In mir zieht alles zu dir hin. Wenn du rennst, richte ich mich nach dir aus. Ich schwinge in deine Richtung. Es zerreißt mich fast. Ich habe es vom ersten Moment an gespürt, wie mich Carlson hinabgeführt hat. Zunächst ins dritte Untergeschoss, dann ins vierte. Nur U5 wollte er mir nicht zeigen. Er vertröstete mich ein ums andere Mal, er baue noch. Er drehe Spiralen und wickle Kupferdraht. Hochsensibel. Wem sagt er das? Niemand versteht besser als ich, wie sensibel du bist. Ich weiß, dass sich ein winziger Metallspan durcheinander bringen kann. Mach dir keine Sorgen. Du bist in den besten Händen. Ich warte dich sorgfältig, mir entgeht kein Störsignal. Tag und Nacht, ich weiche dir nicht von der Seite. Ich habe eine Hängematte gespannt, gewebt aus Leinen, verschnürt mit Hanfseilen, keine Halterung und keine Öse aus Metall. Nichts, was uns stören kann. Im fünften Untergeschoss ganz für uns. Was hältst du von Anton? Ich kann ihn nicht. Ich habe kein... Ich verstehe nicht, was der hier macht mit seiner Theorie. Wir brauchen keine Theorie. Wir kommen gut. Wir haben uns. Aber der Institutsleiter will unbedingt. Ich brauche einen. An meiner Seite behauptet er. Keine Ahnung hat er. Versteht uns nicht. Wie wir. Praktisch und experimentell. Wir zwei. Gut allein. Ganz gut. Ich habe eingesehen, dass die Gitarre eine Sackgasse ist. Das ungespielte Instrument gibt es nicht. Ich suche einen anderen Weg. Einen anderen Weg. An der Universität gibt es einen schalltoten Raum. Keine Reflexion, kein Widerhall. Dort werde ich ein Versuchsstück aus Holz mit einer schlichten chromatischen Tonleiter imprägnieren. Wobei die Vierteltöne. Das Problem ist der Klangschmutz, der sich auf jedem Holz befindet, der Lärm. Woher soll ich ein Stück Holz nehmen, das unbeschallt ist? Wenn es mit einer Säge aus einem Stamm gefräst wird, ist alles hin. Wird es mit einem Beil zurechtgehauen? Klopft mir die Schneide, schnitze ich es mit einem scharfen Messer in Form, schabe ich die Schnitte direkt ins Holz. Nein. Es gibt kein unbeschalltes Holz. Wo es wächst, klopfen Spechte. Wenn es bearbeitet wird, kreischen Sägen. Dann kommt Sport, brummen Motoren. Was aber tun, wenn es kein stilles Stück Holz gibt? Die einzige Möglichkeit ist, einem Stück Holz eine Pause zu verschaffen. Eine lange Fermate. Ich nehme ein gewöhnliches kleines Brett aus Lindenholz, weich und dimensionsstabil. Ich beschalle es eine Stunde lang mit ohrenbetäubendem Krach. Ich beende den Lärm abrupt, um eine klare Zäsur zu erreichen. Ich wickle das Brett vorsichtig in Samt ein. Auf den Samt folgt eine Schicht Schaumstoff. Dieses Paket verschnüre ich und gebe es in eine ausgepolsterte Kühltasche. Alles zusammen kommt ins Gefrierfach meines alten Kühlschranks. Die Kühlschranktür dichte ich ab und um den Kühlschrank binde ich mit einem Seil eine Matratze. So lasse ich die Konstruktion eine Woche lang im Luftschutzkeller stehen. Eine Woche ungestörte Stille für das malträtierte Holzbrett. Lea. Was ist denn? Du bist noch da. Habe ich dich erschreckt? Gott sei Dank. Du glaubst an Gott? Ich bin Physiker. Weil du ihm dankst? Das sagt man so. Ich nicht. Du glaubst nicht an Gott? Ich bin Physikerin. Warst du unten? Wo? U5. Nicht jetzt. Hast du meinen Schlüssel gesehen? Deine Schlüssel? Zufällig. Nein. Sie müssen hier irgendwo sein. Im Labor? Bei meiner Mutter sind sie nicht, also müssen sie hier sein. Du hast sie zu Hause vergessen. Und wie bin ich heute Morgen ins Labor gekommen? Wie jetzt? Ich habe aufgeschlossen. Ich war schon da. Die Tür war abgesperrt, ich erinnere mich genau. Obwohl ich schon da war? Du bist nach mir gekommen. Das kann nicht sein. Erinnerst du dich nicht? Wir sind die Präsentation durchgegangen. Nachdem du gekommen bist. Und wo war ich davor? Das fragst du mich? Wo waren wir? Das Universum ist eine String-Symphonie. Richtig. Wir sind überzeugt, dass wir am Institut für elementare Teilchenphysik dazu beitragen können, dass wir diese Symphonie bald hören werden. Nein, nicht so. Wie nicht? Das ist falsch. Weshalb? Wir hören die Symphonie nicht, wir komponieren sie. Lea, das ist nicht dein Ernst. Mit dem Carlsonschen Magneten schlagen wir die Saiten an. Du überschätzt ihn. Wir geben die Richtung vor. Er ist nur ein Magnet. Wir ändern den Lauf der Welt. Lea, hör auf. Wir schreiben die Geschichte neu. Was ist in dich gefahren? Stell dir vor. Lieber nicht. Der Carlsonsche Magnet wird alles verändern. Die Wissenschaft. Nicht nur. Lea, bitte. Wir sind überzeugt, dass wir die Symphonie bald hören werden. Dann nimmst du die Gitarre. Lächerlich. Morgen ist die Präsentation. Der Institutsleiter wird keine Freude haben, wenn wir alles über den Haufen werfen. Wir brauchen diese Kommission nicht. Wir brauchen die Mittel. Wir haben den Carlsonschen Magneten. Er kann aus Stroh kein Gold spinnen. Er kann noch viel mehr. Blinde sehend, Wasser in Wein. Du schläfst zu wenig. Ich bin nicht müde. Du brauchst Ruhe. Im Gegenteil. Du hast dich nicht bewegt. Hockst immer noch da. Wobei hocken, ich weiß nicht, ob das richtig ist. Schwebst du? Fühlst du dich wohl hinter meiner Kommode? Kann dich fast nicht anschauen. Du bist unansehnlich. Weißt du das? Nach ein paar Sekunden muss ich den Blick von dir abwenden. So Sonst geht alles drunter und drüber in meinem Kopf. Ich fange an zu schielen. Mein Gehirn versucht ununterbrochen, dich scharf zu stellen. Hast du Hunger? Der Kommissar hat nicht verstanden, was du bist. Zum Glück. Kaum war er weg, habe ich erkannt, wie fahrlässig ich war. Nicht auszudenken. Wenn er ein bisschen mehr Verstand, ein bisschen Sachverstand und erkennt, was du bist, was das bedeutet. Stell dir vor, wenn auskommt, dass du, wer dann alles hier in meiner Wohnung. Seit 38 Jahren und fast 20 davon alleine. Und jetzt du. Und wenn auskommt, dass du, wer dann alles nicht auszudenken hier ein- und ausgeht. Also lieber nicht. Niemandem erzählen. Schon gar nicht meinem Sohn. Weil der hat Verstand und wie. Mehr als Sachverstand. Eine Koryphäe. Und wenn er... Am Ende muss ich ausziehen. Stell dir vor, nach 38 Jahren und fast 20 davon alleine. Hier, friss. Wie sagst du? Bütschki, Bitzki, Putze, Batzen, Krutze, Krutze, Krutzl. Doch nicht etwa Kerngehäuse. Hast du die Schlüssel von meinem Sohn? In seiner Mappe. Hast du? Gib es zu. Böses Loch. Er hat seine Mappe vor die Kommode gestellt. Ich erinnere mich, sie ist umgekippt, wie von selbst, von Geisterhand. Wobei Mappen kippen, das kommt vor, auch ohne Geister. Und du aus der Mappe gerollt und hinter die Kommode. Fühlst du dich wohl? Von dir geben kannst du nichts. Das ist mir schon klar. Nur fressen. Ein Allesfresser. Besser als ein Hausschwein. Du frisst mir auch den Restmüll. Anton! Was ist denn? Du bist noch da. Habe ich dich erschreckt? Kein Nachbar mit Ersatzschlüssel. Ich gehe die Präsentation nochmal durch. Geh nach Hause. Nur die Theorie. Vielleicht könnte ich... Vielleicht hast du... Was? Habe ich was? Ein Gästebett. Nein. Ein Sofa? Ruf den Schlüsseldienst. Weißt du, was das kostet? Dafür kann ich dich mit Vor- und Nachspeise und einer Flasche Wein. Irgendwo müssen sie ja sein. Ja. Irgendwo. Ja. Ich bin unten. U4? U5. U5? Ja. Du bist in U5? Ja. Gibt es... Ist was mit dem Magneten? Ist der... Routine. Um diese Zeit? Ja. Du hast gestern schon... Du weißt, dass du nicht so oft... Nicht so lange. Wir wissen noch viel zu wenig darüber, wie der Magnet... Wie er auf Organismen wirkt. Anton! Wenn er rennt. Ich weiß genau, wie der Magnet auf mich wirkt. Du nimmst die Warnung auf die leichte Schulter. Niemand darf länger als eine Stunde in U5. Sagt wer? Sagt der Institutsleiter. Der Institutsleiter? War er schon einmal in U5? Und du? Er hat mich an dich verwiesen und du vertröstest mich. Seit Wochen. Ein unnötiges Risiko. Du gehst es ein. Tag für Tag. Nicht für dich. Für den Magneten. Komm. Komm mit. Ich zeige dir U5. Jetzt? Es gibt nicht viel zu sehen. Nicht wie in U4. Keine Anzeigen, keine Monitore. Nur den Magneten. In seiner ganzen Pracht. Aber wenn du willst... Es interessiert mich schon, wie es in seinem Inneren... Dann los. Gehen wir. Es ist schon spät. Und? Morgen ist die Präsentation. Was jetzt? Vielleicht lieber übermorgen. Wegen der Präsentation. Was ist damit? Warum willst du die Gitarre weglassen? Lächerlich. Aber die Überraschung, der bleibende Eindruck, wenn du die Melodie anstimmst. Wir müssen die Kommission überzeugen. Nicht mit der Gitarre. Frau Mack! Komme! Da. Hallo! Sekunde! Bin gleich da. Was haben Sie denn gemacht, Frau Mack? Ja, da bin ich ja. Guten Tag, Herr Gogutz. Meine Schlüssel. Darf ich? Sie verreisen? Endlich! Haben die Ferien schon begonnen? Die Reise duldet keinen Aufschub. Und Ihre Schüler? Müssen ohne mich. Wohin so dringend? Nach Padua. Padua. Padua. Venetien. Ja, ja. Graf Backfark ist in Padua der Pest erlegen. Kenn ich nicht. Seine Studenten ehrten ihn mit einer Gedenktafel in der Kirche San Lorenzo. Nie gehört. Wenn ich bis Ende Woche nicht zurück bin, würden Sie dann meine Pflanze? Sie steht im Wohnzimmer am Fenster. Klar. Sie braucht nicht viel. Rucksack und Wanderstock. Wie früher. Über Stock und Stein. Sie sagen es. Gute Reise, lieber Gogutz. Danke. Und der Kommissar? Was ist mit ihm? Wenn er nach Ihnen fragt. Bis Ende Woche bin ich zurück. Und wenn nicht, die Pflanze am Fenster. Ich bringe Ihnen etwas mit. Aber nein. Sie werden staunen. Das ist doch nicht nötig. Das Hören wird Ihnen vergehen. Zum Glück noch nicht. Keine Selbstverständlichkeit in meinem Alter. Machen Sie sich auf etwas gefasst. Herr Gogutz. Etwas nie Dagewesenes. Ach, Sie übertreiben. Nicht die Spur. Wenn Sie wüssten, was hinter meiner Kommode... Eine Maus? Aber nein, im Gegenteil. Ein Elefant? Fast. Jetzt bin ich aber gespannt. Ihnen wird das Sehen vergehen. Ach was, Frau Mack, wenn Sie wüssten, was ich Ihnen... Jetzt nehmen Sie den Mund aber voll. Sie werden sehen. Hören. Sobald ich zurück bin. Ende Woche. Die Pflanze... Am Fenster. Braucht nicht viel. Bereit? Dann los! Warum kann ich nicht? U5. Mit dem Nachtzug. Auf den Mond hoppen. U5. Bahn 4, Bett 48. Hinter der Kommode. Was das bedeutet? Dass sie hinter mir. 4, 48. Was macht Lea in U5? Renn, mein Großer, renn! Nach dem Kuchen des Euro-Kontrollen wird Backfahrer 1500... Du ziehst mich an, hartherziger Magnet. Doch ziehst du nicht an, denn mein Herz ist echt wie Stahl. Das amtliche Besitzen. So habe ich dir zu folgen keine Macht. Glaub ich euch an? Und tu ich schön mit euch? Sag ich euch nicht die Wahrheit und heraus? Dass ich euch immer lieb und lieben kann. 10 bis 20.000 Leute. Ich muss ein Geständnis ablegen, Herr Kommissar. Herr Kommissar, ich gestehe. Ich bin hinabgestiegen. U5. Kennen Sie? Kennen Sie doch nicht. U5. U3 ist der öffentliche Bereich. In U4 leuchten die Kontrollanzeigen, blinken die Lampen, flackern die Monitore. In U5 aber ist nichts. Nur der Magnet. In seiner ganzen Pracht. Aber wie ich hinunterkomme, nicht nur der Magnet. Lea und der Magnet. Verstehen Sie? Und wie ich sehe, wie Lea... Und wie ich höre, wie Lea... Spüre, wie Lea... Da durchfährt es mich, Herr Kommissar. Oder ist es der Magnet, der mich durchfährt? Ich weiß nicht, was Lea Ihnen erzählt hat. Sie verstehen den Magneten nicht, Sie können ihn nicht verstehen! Ich konnte nicht mit anschauen wie Lea. Und deshalb werden Sie auch nie herausfinden, was mit Carlson passiert ist. Mit dem Magneten. Also habe ich gewartet. Abgewartet. Bis Sie endlich genug. Und vor dem Lift dreht sich Lea noch einmal um. Schaut den Magneten lange an. Dann geht sie endlich durch die Tür. Carlson hat den Magneten geschaffen. Aus sich heraus, verstehen Sie? Er hat sich aufgerieben für seinen Magneten. Sie finden keine Spur, von Carlson. Der Magnet ist ihm über den Kopf gewachsen. Carlson ist der Magnet und der Magnet ist Carlson. Ich weiß nicht, was Antonin erzählt hat. Ich nähere mich dem Magneten vorsichtig. Ich schaue ihn an. Lange. Aber ich sehe nichts. Ich weiß nicht, was ich erwartet habe. Zu viel vielleicht. Ich spüre nichts. Keine Erhabenheit. Keine Ehrfurcht. Und plötzlich muss ich lachen. Ich breche ein schallendes Gelächter aus. Der Carlsonsche Magnet. Ich stehe vor ihm und ich lache ihn aus. Verstehen Sie? Er ist ein Magnet. Nichts als ein Magnet. Er kann nichts. Er ist nichts. Sie mich. Er ist ein Magnet. Herr Kommissar. Ich bin die Einzige, die in Frage kommt. Sonst war niemand da. Nur Carlson, der Magnet und ich. Der Magnet kann nichts dafür. Sie dürfen ihn nicht abschalten. Der Magnet ist unschuldig. Ich war es, ganz alleine. Der Magnet weiß nicht, was er tut. Herr Kommissar, wohin gehen Sie? Bleiben Sie! Sie dürfen dem Magnet nichts tun. Ich habe eine Stecknadel hineingeworfen. Er ist sehr empfindlich, bitte! Einfach so. Nur um zu schauen, was passiert. Eine Sicherheitsnadel. Eine Schraube. Eine kleine, lockere Schraube, die sie am Morgen aus meinem Bürostuhl gelöst hat. Nichts. Nichts ist passiert. Gar nichts. Ehrlich. Schließlich ein Nagel. Einen großen, schweren Nagel. Wie sie in die Schwellen getrieben werden, beim Bau von Gleisen. Als Briefbeschwerer auf meinem Bürotisch, seit Jahren. Aber er schreibt heute noch Briefe. Und plötzlich... Ich hab's mit der Angst zu tun bekommen. Rechts umkehrt im Lift und hinauf. U4. U3. Wie ich oben ankomme, merke ich, dass ich meine Mappe vergessen habe. Es bleibt mir nichts anderes übrig. Ich muss noch mal hinunter. U3. U4. U5. Die Lifttür geht auf. Alles wieder ruhig. Als ob nichts. Und ich hole meine Mappe. Und nichts wie weg. In den frühen Morgenstunden fahre ich in Padua Centrale ein. Die Sonne ist noch nicht aufgegangen. Die Krähen auf den Schornsteinen, die Tauben auf den Plätzen, die Spatzen in den Büschen. Ich stelle mich an die Bar und trinke einen Kaffee. Auf dem Stadtplan zwei Kreise. In der Kirche San Lorenzo stecke ich eine Münze in den Opferstock und zünde eine Kerze an. Auf dem Platz vor der Kirche werde ich angesprochen. Ich verstehe kein Wort. Der zweite Kreis. Das Haus, in dem Backfark zuletzt wohnte. Heute eine Anwaltskanzlei. Eine Studentin am Empfang. Sie lächelt mich an. Ein Verrückter. Ich erwidere ihr Lächeln. Harmlose Verrücktheit ist die beste Tarnung. Backfark. Sie hat von ihm gehört. Ob ich das Eckzimmer mit dem Erker. Ich habe Glück. Das Zimmer wird für Besprechungen genutzt. Der nächste Klient wird erst am Nachmittag erwartet. Ob ich einen Moment... Sie lächelt. Definitiv verrückt. Sie lässt mich allein. Ich lege mich hin. Auf den Boden. Mein Ohr am Holz. Hier. Hier also. Wenn mein Gehör nur fein genug wäre. Hier spielt er. In diesem Stück Holz seine letzten Töne, bevor die Pest ihn dahinrafft, nachdem sie ihm seine Familie schon genommen hat. Wie traurig schön müssen sie klingen, die letzten Töne. Wusste er, welches sein letzter Ton sein würde? Hat er ihn gesetzt? Oder ist er ausgeklungen, langsam und verzweifelt? Ich werde mich durch Paragraphen und Gesetzestexte wühlen. Ich werde Flüche abtragen und Verwünschungen, Diebstahl und Betrug, Scheidungen, Hochzeitsnächte, Geburtsschreie und das Stöhnen davor. Jahr für Jahr, Tag für Tag, Schicht für Schicht arbeite ich mich zurück, bis ich an Backfarks Sterbebett stehe. Ich versichere mich, dass niemand kommt. Ich taste den Boden ab, Brett für Brett, Ritze für Ritze, bis ich eine Diele finde, die locker sitzt. Ich setze den Wanderstock an und vorsichtig, ganz vorsichtig, breche ich das Holz aus dem Boden. Und darunter? Schutt. Dreck und Staub von Jahrhunderten. Und darin die Virtuosität des Meisters. Soll ich den Kommissar anrufen? Oder meinen Sohn? Der kennt sich aus. Der weiß, was zu tun ist. Also warten in einem solchen Fall. Tür zu und warten. Aber wie lange? Wenn ich darüber nachdenke, spüre ich meine Blase. Und meinen trockenen Mund, beides gleichzeitig. Ich öffne die Tür. Du bist hinter der Kommissar. Ich schaue hinaus in die trübe Unschärfe. Hervorgekrochen. Ich blinzle. Es ist dir zu eng geworden. Und jetzt fühlst du schon das Zimmer. Den Türrahmen. Kaum noch zu die Tür. Und was als nächstes? Ich bin wach. Früher als sonst. Aber von was geweckt? Kein Geräusch. Sogar für die Müllmänner noch zu viel. Er erklärte es mir, als er das neue Telefon installierte. Draußen Stille. Drin? Da wird mir klar. Stille? Die Station steht im Wohnzimmer. Und ich die Beine aus dem Bett. Wenn ich auf allen vier. Dann langsam aufstehen. Nah an die Tür. Ich und öffne mit dem die Arm Tür und will ins Wohnzimmer greife. Die Station steht gleich hinter der Tür. Keine Armeslänge. Aber diese Unschärfe. Ich muss jetzt dringend. Was sie mit meinem Arm macht? Aber wo? Wenn ich hineingreife. Aber wie? Lieber nicht. Als Mann, ja. Als Mann würde ich mich vor die offene Tür stellen, zurücklehnen, ein satter Strahl ins Nichts. Aber als Frau? Meine Wut wächst. Sie richtet sich gegen die Männer. Gegen alle Männer. Gegen meinen Mann, obwohl er seit fast 20 Jahren... Und gegen meinen Sohn, weil er das Loch, ja wer sonst, in meine Wohnung eigenhändig hergetragen in seiner Mappe. So geht das nicht. Wie soll ich da ins Bad? Oder in die Küche? Der Weg in den Flur führt durchs Wohnzimmer. Ich werfe ein Kissen aus dem Zimmer. Mein Schlafzimmer ist gefangen. Nichts. Ich werfe einen Kleiderbügel durch die Tür. Nichts. Einen Schuh. Einen Stuhl. Nichts. Ich werde wütend. Ich knalle die Türe zu. In meiner eigenen Wohnung. Schlafzimmer gesperrt. 38 Jahre. Und dann so etwas. Also nehme ich allen Mut zusammen. 5 Schritte sind es vom Schlafzimmer in den Flur. Wenn ich ausschreite. Und ich bin gut zu Fuß. Keine Selbstverständlichkeit in meinem Alter. 5 Schritte. Ich reiße die Tür auf und stürme hinaus ins... Guten Tag, mein Name ist Anton Mack. Ich bin Physiker. Guten Tag, mein Name ist Lea Wolf. Ich bin Physikerin am Institut für... Für elementare Teilchenphysik. Herr Anton Mack und ich, wir möchten Ihnen gerne unser Forschungsprojekt vorstellen. Frau Lea Wolf und ich arbeiten seit 3 Monaten... Seit 3 Jahren beschäftige ich mich am Institut für teilelementare Physik mit der... Mit der Stringtheorie. Stellen Sie sich die Stringtheorie wie Musik vor. Früher haben wir uns Elektronen als Punktteilchen vorgestellt, was zur Folge hatte, dass die theoretische Physik für jedes subatomare Teilchen einen neuen Namen erfinden musste. In der Stringtheorie gehen wir davon aus, dass uns Elektronen nur als Punktteilchen erscheinen, weil wir zu wenig genau hinschauen. Hätten wir ein Mikroskop, mit dem wir in ein Elektron hineinschauen könnten, würden wir keinen Punkt sehen, sondern einen schwingenden String. Vor wenigen Jahren noch belächelt, beschäftigen sich heute die klügsten Köpfe mit der Stringtheorie. Weltweit werden Lehrstühle geschaffen. Mit dem Carlsonschen Magneten haben wir einen Standortvorteil. Wir sind überzeugt, dass wir mit unserem Forschungsprojekt den Anschluss an die weltweite... Wir wollen in der weltweiten Forschung vorne mitspielen. Stellen Sie sich einen String wie eine Saite vor. Je nachdem, wie er angeschlagen wird, verändert sich seine Frequenz und der schwingende String wird zu einem... Quark. ...oder einem Neutrino. Das Universum ist eine String-Symphonie. Carlsonsche Magnet. Ein Hörspiel von Lorenz Langenegger und Philipp Schaufelberger. Mit Brigitta Vogler als Frau Mack, Annette Strasser als Lea, Peter Knäher als Herr Goguz und Michael Wächter als Anton. Musik Philipp Schaufelberger, Tontechnik Basil Kneubühler. Dramaturgie und Regie Susanne Jansson. Eine Produktion von SRF von 2017.